Deutschlandfunk Kultur Tonart. In unserer Retro-Kolumne reisen wir jetzt zurück in unterschiedlichste Pop-Epochen, aber auch an verschiedenste Orte. Washington DC in den frühen 90ern, London in den mittleren 90er Jahren und in eine Zeit Ende der 70er, allerdings weit weg vom damals pulsierenden Punk. Dirk Schneider stellt Ihnen jetzt drei Wiederveröffentlichungen vor, die man gehört haben sollte oder auch nicht. Ein Autoclave, englisch Autoclave, bezeichnet eine in der Industrie verwendete Kammer, in der hoher Druck erzeugt werden kann. Dass der Druck auf die vier jungen Frauen groß war, die sich Anfang der 90er Jahre unter dem Namen Autoclave als Band zusammengefunden haben, kann man sich angesichts heutiger Sexismusdiskussionen gut vorstellen. Ihre Musik, die beim Washingtoner Discord-Label erschien, Heimat von Männerbands wie Fugazi oder Minor Threat, lässt dann aber gar nicht so viel Druck ab. Trockene Bässe, rhythmisch dissonante Gitarren, Math Rock nannte man so etwas damals. Die Texte handeln von Teen Angst, die in der virtuos gespielten Musik weniger Erlösung als Ausdruck findet. Der Gesang von Bassistin Christina Bilotti ist nicht weniger als saucool und Autoclave ein doch eher seltenes Role Model für Menschen, die eine Punk-Haltung teilten, aber zu zweifelnd waren oder vielleicht auch ein bisschen zu bildungsbürgerlich, um den Riot Girls auf ihrem Weg zu folgen. Dass Autoclave heute als Legenden gehandelt werden, liegt sicher auch an ihrem Ausnahmestatus als Frauenquartett in der männerdominierten Post-Punk-Szene von Washington DC. Ganz sicher aber gründet dieser Status in der musikalischen Leistung von Autoclave, deren Output sich leider auf zwei EPs beschränkt. Diese wurden 1997 als Album zusammengefasst, das nun in neu gemasterter Fassung wieder zu haben ist. Die Wiederveröffentlichung aller sieben Alben der Londoner Band Stereolab erfolgt chronologisch und beginnt also mit den ersten beiden Alben. Auf Transient Random Noise kann man sich an die Anfänge des wegweisenden Stereolab-Sounds erinnern, die doch eher spröde klangen. Auf dem zweiten Album Mars Audio Quintet ergibt sich die Gelegenheit, diesen Sound in seiner Entstehung zu analysieren. Denn als Bonustracks sind jede Menge Demo-Versionen angehängt, die mal Aufschluss geben auf die Arbeitsweise der einflussreichen Band. It's alright, 'cause the historical. Und andere Male einfach einen intimeren Zugang zu der Band gewähren als die perfekt produzierten Alben. Also durchaus hörenswert und auch als Einstieg in das Werk von Stereolab zu empfehlen. Und von hier aus noch einmal zurück in eine finstere Zeit, London 1978, Rainbow Theatre. Während sich draußen Punk gerade an einer Erneuerung von Musik und Gesellschaft probierte, spielten Foreigner das erste große Konzert in ihrer Heimat. In den USA hatte die britische Rockband um Gitarrist Mick Jones schon ein paar Millionen Exemplare ihres Debütalbums verkauft. Das Konzert auf der Bühne, auf der Jimi Hendrix ein Jahrzehnt früher das erste Mal eine Gitarre in Brand gesetzt hatte, war ein Erfolg. Songs wie Cold as Ice, Hot-Blooded oder Double Vision hatten einfach eine fantastische Dramaturgie. Die Gitarren-Soli sind Klassiker. Das berüchtigte Foreigner-Saxophon war damals noch nicht am Start. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Aber so nachvollziehbar es immer noch ist, wie gut diese Musik funktioniert hat, ist es aus heutiger Sicht kaum zu glauben, dass sie 1978 noch lange kein Auslaufmodell war. Classic Rock nennt man solche weiße Männermucke, Songs, die dominanten Sex imitieren und auch fast nur davon handeln. Come on baby, do you more than dance, I'll show you loving like you never knew. Der Konzertmitschnitt aus dem Rainbow Theater erscheint jetzt nicht nur auf CD, sondern auch DVD. Und es wäre schon interessant, wer im Jahr 2019 nicht nur Interesse daran hat, sich das anzuhören, sondern auch noch anzuschauen. Aus historischem Interesse reicht es völlig, die paar Clips aus dem Konzert aufzurufen, die auf YouTube verfügbar sind. Diese Musik braucht im Jahr 2019 niemand mehr.